Herzlich willkommen zu einem neuen Torfhofer Podcast. Dieses Mal im Angebot Dune Part 2 von Denis Villeneuve und The Zone of Interest von Jonathan Glazer. Ja, damit wieder mal willkommen zu einer neuen Folge, einem neuen Angebot. Es ist jetzt schon wieder eine längere Zeit her. Ich glaube, man kann ein Trinkspiel daraus machen, dass ich zu Beginn jeder Folge eigentlich immer erstmal sage, hey, es ist jetzt schon wieder länger her, dass es eine Folge gab. Ist auch einfach so. Aber trotzdem bin ich selber immer wieder ja, überrascht, dass es passiert, denn ich plane solche Pausen nicht ein. Das ist ja generell ein Hobbyprojekt, das ist ja generell etwas, was ich auch Spaß mache. Und als ich die letzte Folge aufgezeichnet habe, dachte ich mir schon, ja, da kommen jetzt in den nächsten Wochen ein paar sehr, sehr starke Filme raus. Also ich werde keinen Mangel haben an guten Sachen, die ich sehen will. Und dementsprechend auch keinen Mangel an potenziellem Material für den Podcast. Und das ist auch so. Das ist ein Spoiler für die Folge vorneweg. Die beiden Filme, die ich jetzt besprechen werde, sind beide sehr, sehr gut, finde ich. Aus sehr, sehr unterschiedlichen Gründen. Und deswegen habe ich zuerst auch gedacht, vielleicht sollte ich nicht beide Filme in eine Folge packen. Auch wenn ich sie relativ zeitnah, ja, oder relativ nah beieinander gesehen habe, was den zeitlichen Abstand angeht. Aber habe mich dann entschieden, das doch jetzt zu machen, auch wenn ja man zwei Filme hier hat, die sehr, sehr unterschiedlich sind in der Art, was sie erzählen. Auch mit der Ernsthaftigkeit, glaube ich, mit der man an solche Filme rangehen muss. Das ist einfach der Thematik von Zone of Interest geschuldet. Das ist halt ein Film über den Holocaust und deswegen sollte man das auch mit einer gewissen, muss man da, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen aufpassen und ein bisschen vielleicht mehr Feingefühl an den Tag legen, wenn man über solche Thematiken spricht, weil sie einfach einen historischen Kontext haben und nicht irgendeinen, wohlgemerkt. Und dahingegen ist Dune 2 als Science-Fiction-Epos natürlich etwas, da kann man auch einfach lapidar drüber herreden, das ist, glaube ich, egal, da tritt man niemanden auf die Füße. Bei Zone of Interest halt potenziell schon, oder beziehungsweise ist es einfach ein Film, wo ich persönlich finde, der braucht auch ein bisschen seinen Abstand von anderen Machwerken, von anderen medialen Erzeugnissen sogar, würde ich generell sagen. Und deswegen wollte ich eigentlich, habe ich überlegt, ob ich das gar nicht in eine Folge packe. Habe aber dann gemerkt, dass beides eine sehr, sehr starke Wirkung auf mich hatte. Und das ist so ein bisschen der rote Faden dieser Folge, dass das zwei sehr unterschiedliche Filme sind, die aber eine sehr, sehr starke Wirkung auf mich hatten. Aber aus sehr, sehr unterschiedlichen Gründen und auch die Wirkungen, die sie erzielen, sind völlig unterschiedlich. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit dem ersten von den beiden Filmen. Und ich nehme in dem Fall, glaube ich, den leichteren vorneweg, der eben leichter zu besprechen ist, sage ich, und das ist Dune Part 2. Wie der Titel schon sagt, es ist der zweite Teil der Dune-Saga. Denis Villeneuve hat, ich glaube, vor 2 Jahren ist es schon wieder her, den ersten verfilmt und umgesetzt, schön in die Pandemie noch rein, kam der raus. Und ja, was ist Dune? Also ich meine, wer den ersten nicht gesehen hat, tut sich jetzt, glaube ich, besonders schwer. Also das setze ich jetzt schon natürlich voraus, dass man zumindest grundsätzlich weiß, worum es geht. Wir sind auf dem Wüstenplaneten Arrakis. Wir haben dieses ganze, ja, verschiedene Adelshäuser aus verschiedenen Kulturen kämpfen gegeneinander um den besonderen Rohstoff Spice, der eben ja in diesem Universum für sehr, sehr viele verschiedene Sachen notwendig ist und wichtig. Es ist im Grunde der Treibstoff, der ja das Reisen überhaupt noch ermöglicht. Und das alles ist im ersten Teil, das wird da alles erklärt und so. Und jetzt kam dieser zweite Teil und für mich war schon mal klar, ich muss den auf jeden Fall wieder in IMAX sehen. Ich habe den ersten Teil in IMAX gesehen und es war der erste Film, den ich in IMAX gesehen habe. Und deswegen dachte ich mir, gut, ich kann jetzt nicht die direkte Fortsetzung einer Geschichte anders erleben. Ich muss das so sehen, wie ich es ursprünglich auch schon gesehen habe, damit das auch einfach für mich irgendwie zusammenhängt, sage ich jetzt mal. Und es ist halt auch ein Film, der sich sehr, sehr, sehr, sehr anbietet, um in diesem Format gesehen zu werden. IMAX, nochmal ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen, ist ein besonderes vom Filmformat im Sinne von, es ist eine andere Kadrierung, das Bild ist quadratischer, kann man jetzt mal ganz grob beschreiben und es wird in der Regel auch mit anderen Kameras dementsprechend gedreht, also IMAX ist, ja, der Ruf, den IMAX selber sich gibt, ist so, das ist die ultimative Art, einen Film zu erleben. Generell ist IMAX auch etwas, das wird eigentlich nur für Filme eingesetzt, die in irgendeiner Form, ja, visuell besonders sind und bombastisch sind, also es geht hier nicht darum, okay, ich habe jetzt hier irgendwie einen Arthouse-Film, der irgendwie komplett schwarz-weiß ist und hier passiert eigentlich irgendwie, sitzen Leute nur in Räumen und reden miteinander. Das müsste man nicht in IMAX unbedingt drehen. während ich das sage, weiß ich aber sehr wohl natürlich, dass Oppenheimer sehr viel IMAX abgeliefert hat und genau solche Szenen da drin sind, Schwarz-Weiß-Szenen und Leute sitzen in irgendwelchen Räumen und reden miteinander. Aber trotzdem ist es ein Film, der über etwas sehr Gigantisches erzählt, über etwas sehr, ja, Episches und Furchterregendes, und auch da wiederum hat sich dieses Format einfach angeboten. Also man kann IMAX sicher natürlich auch für unglaublich intime, persönliche Momente nutzen, und das macht auch was mit diesen Momenten dann. Aber ich würde sagen, der klassischere Nutzen von IMAX, wie es in der Regel eingesetzt wird, ist eben eher ein ja, unterhalternder, bombastischer Achterbahn-Effekt, den man da so ein bisschen hat. No pun intended bezüglich Marvel und wie Martin Scorsese die Marvel-Filme als Achterbahn-Vergnügungsattraktion bezeichnet hat. Das will ich hier nicht wachrufen, diese Erinnerung. Aber ja, bei Dune bietet es sich auf jeden Fall an. Es ist ein Science-Fiction-Film. Es ist eine große, epische, neue Welt, die wir nicht kennen. Wir haben von Anfang an irgendwelche Momente in Welträumen. Und der ganze Planet, auf dem das ganze Spiel ist, eine einzige Wüste, also unfassbar weite Landschaften, wo nichts ist. Also das alles schreit natürlich nach, das will ich so groß wie möglich sehen. Und deswegen wird es auch so umgesetzt. Ich fand den ersten sehr, sehr gut. Also die Folge kann man sich hier nochmal anhören. Ich weiß selber nicht mehr genau, was ich so alles über Dune gesagt habe, ehrlich gesagt. Das ist einfach ein bisschen her. Und ich erwähne das nur, weil ich tatsächlich beim zweiten Teil mehr Kritikpunkte habe, aus meiner Erinnerung. Also ich glaube, ich habe beim ersten wenig zu beanstanden gehabt. Beim zweiten jetzt doch. Und trotzdem sage ich, es ist ein sehr, sehr guter Film. Ja, woran liegt's? Was ist los? Also generell Dune 2, so habe ich das zumindest verstanden. Ich bin jemand, der nicht die Bücher gelesen hat bisher. Ich habe seit locker 2 Jahren jetzt schon eine Ausgabe von Dune rumliegen und habe die immer noch nicht angefasst, weil ich einfach ein sehr schlechter Leser bin. Im Sinne von, ich komme da einfach nicht dazu. Was heißt, ich komme nicht dazu? Ich nehme mir die Zeit dafür nicht. Natürlich würde ich die Zeit haben. Aber ja, es lenkt dann ganz schön viel anderes Zeug auch immer ab. Aber ja, dementsprechend, Dune 2 erzählt die Geschichte dieses ersten ursprünglichen Buches zu Ende. So habe ich das zumindest verstanden. Also Dune, es gibt mehrere Bücher davon, von dem Autor Frank Herbert. Und ich hatte das so verstanden, dass dieses erste Buch, die erste Geschichte, auf 2 Filme aufgeteilt wird. Natürlich weiß man schon, es gibt ja auch andere Bücher in dem Universum, auch Geschichten, die weitererzählt werden. Und natürlich denkt man wahrscheinlich schon so ein bisschen daran, hey, wenn wir da noch weitermachen, dann können wir ja auch schon Sachen anteasern, die in den nächsten Büchern vorkommen. Also so habe ich zumindest, bin ich an diesen Film rangegangen, und so würde ich auch sagen, hat sich dieser Film vermarktet. Also Dune hat jetzt nicht behauptet, hey, ich bin Teil 2 von 4 oder sowas, sondern so, das ist so die epische Erzählung und das Ende dieser Story, die wir im ersten Teil aufgemacht haben. Aber es gibt eben zum Beispiel noch weitere Bücher wie Dune Messiah, Children of Dune etc. Es gibt einige Bücher noch in diesem Universum. Mein Verständnis war nur, lasse ich mich gerne korrigieren, wenn ich da jetzt falsch liege, Dune 2, Abschluss des ersten Buchs, der ersten Geschichte in diesem Universum, sag ich mal. Und da kann ich schon mal ganz klar sagen, da liegt so ein bisschen mein erster Kritikpunkt in der Erzählung drin. Denis Villeneuve macht das hier nicht so. Denis Villeneuve hat kein Interesse zu sagen, das ist hier eine abgeschlossene Geschichte, wir wissen jetzt alles über diese Welt. Und er setzt auch, finde ich, wirklich zu großen Teilen voraus, dass man entweder den ersten Teil gerade erst gesehen hat, nochmal vor einer Woche, oder eigentlich sogar viel eher noch die Bücher kennt. Denn das muss ich wirklich sagen, das ging mir selten so, dass ich bei einer Verfilmung das Gefühl hatte, okay, der Filmemacher will, dass man das Buch vorher gelesen hat. Oft ist es ja so, nee, der Film steht auf eigenen Beinen und ist unabhängig von dem ursprünglichen Medium, weil er auch ein anderes Medium jetzt gewählt hat, um diese Geschichte zu erzählen. Und deswegen müssen wir den Zuschauer auch abholen, oder wir versuchen das. Und manche Sachen, die man nicht erzählen kann oder nicht dem Zuschauer beschreiben kann, da kann man vielleicht das irgendwie so im Hintergrund anteasern, aber der Zuschauer muss es nicht verstehen. Also ich glaube, ein gutes Beispiel dafür sind die Harry Potter Bücher und die Filme. Also wenn man die Bücher nicht gelesen hat, glaube ich, versteht man die Filme immer noch. Natürlich versteht man die Welt nicht in der gleichen Komplexität, man versteht nicht alles, aber man kann der grundsätzlichen Story komplett folgen und ist da nie irgendwo, hat nie das Gefühl, es fehlt einem was Essentielles. Bei Dune 2, muss ich sagen, hatte ich das Gefühl manchmal. Also manchmal saß ich da und dachte mir so, also hier wird schon, wie gesagt, auf jeden Fall schon mal vorausgesetzt, dass man den ersten Film noch sehr, sehr präsent hat in Erinnerung. Also der zweite Teil setzt wirklich direkt an den ersten an. Ich glaube, dazwischen liegen irgendwie ein paar Stunden höchstens rein in der Story. Aber es gibt in der ganzen Welt und am ganzen Verlauf des Films immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, ja, also das ist hier schon alles auf jeden Fall abstrakt. Das ist ja eine sehr abstrakte Welt mit ganz anderen Regeln als unsere Gesellschaft. Also hier gibt es nicht so viel realen Bezug zu unserer Welt, in dem, wie diese Welt funktioniert. Sicher gibt es irgendwelche Metaphern und sowas, aber rein das, was hier passiert und welche Technologie die haben etc., das alles ja, wird in diesem zweiten Teil sehr, sehr krass erweitert. Und ich habe nicht immer das Gefühl gehabt, ach ja, das war was, das haben sie im ersten Teil schon angeteasert und jetzt kommt der Payoff. Also ich hatte oft das Gefühl, okay, hier werden nochmal ganz neue Fässer jetzt aufgemacht, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe, wo ich überhaupt nicht weiß, woher das kommt. Aber ich muss jetzt innerhalb von den nächsten 15 Minuten verstanden haben, dass das extrem wichtig ist und extrem Einfluss auf die Story haben wird, weil sonst ja, kann ich dem Ganzen tatsächlich nicht mehr folgen. Dieses Gefühl hatte ich wirklich. Das ist deswegen kein fancy, abstrakter Arthouse-Film oder sowas. Das ist auf jeden Fall ein Blockbuster-Unterhaltungsfilm. Aber es gibt doch viele Konzepte, die hier aufgemacht werden, die, ja, ein gewisses, ja, vom Zuschauer erwarten, okay, hier ist noch mal eine Info, die ist super essentiell, akzeptiere die einfach. Wir haben auch nicht die Zeit, das in Ruhe zu etablieren oder da noch mal wirklich in die Backstory zu gehen, warum das so ist. Es ist jetzt einfach so. Und das funktioniert auch zu großen Teilen. Und das hat für mich auch im ersten Teil schon einfach Spaß gemacht, dass man hier einfach wirklich reingeworfen wird in eine neue Welt und nicht alles sofort versteht und kapiert. Aber es gibt dann doch ein, zwei Story-Entwicklungsmomente für mich, wo ich rein dramaturgisch auch, wie sie erzählt wurden, für mich nicht vorher erkannt habe, ah, hier gibt es jetzt eine sehr essentielle, wichtige Szene oder einen wichtigen Moment für einen der Charaktere. Also konkretes Beispiel, wie gesagt, an der Stelle Spoiler natürlich für Dune 2. Das muss ich hier einfach offen beschreiben können. Also wenn ihr den Film nicht gesehen habt und nicht wissen wollt, was da so alles passiert, dann macht das natürlich jetzt keinen Sinn, hier an der Stelle weiterzuhören. Also was für mich am essentiellsten und verwirrendsten war, und ich rede hier natürlich immer als völliger Laie, wie gesagt, ich habe die Bücher nicht gelesen, ich kenne dementsprechend auch viele dieser Begriffe nicht mehr oder weiß das nicht mehr, weil ich habe den Film tatsächlich vor über 2 Wochen, glaube ich, gesehen. Oder sind es schon 3 Wochen? Genau, also eine ganz essentielle Stelle in diesem zweiten Film ist ja dieser Moment, in der Paul sich entscheidet, also unser Hauptprotagonist, Timothée Chalamet spielt ihn, indem er sich entscheidet, okay, ich werde jetzt dieses blaue Wurmwasser trinken, was aus Würmen extrahiert wird. Und das tötet Leute eigentlich, aber irgendwie ist er schon der Zweite zu dem Zeitpunkt in dem Film, der das macht. Und es geht vorher schon bei seiner Mutter, Rebecca Ferguson spielt sie, ich glaube Jessica heißt die Rolle, da geht das ja auch schon gut, aber da wird noch irgendwie etabliert, hey, die ist ja auch irgendwie besonders, die hat ein besonderes Training oder sowas und deswegen passt das schon und deswegen überlebt die das einfach. Und er macht das dann gefühlt, wahrscheinlich ist es nicht wirklich so, aber gefühlt macht er das eine halbe Stunde später dann auch noch. Und natürlich wird die ganze Zeit in dieser Geschichte darüber verhandelt, ob er ein Messias ist, ein besonderer Mensch etc. Aber für mich war nicht klar, welche Tragweite diese Entscheidung tatsächlich hat. Für mich war klar, okay, er könnte jetzt auch sterben oder er überlebt das. Aber die echte Tragweite dieser Entscheidung und dass das eigentlich der entscheidende Katalysator ist für alles andere, was in dieser Story ja Einfluss hat und die Welt ja verändern wird, das ist dieser Moment. Dieser Moment, in dem er blaues Wurmwasser trinkt und sich sagt, okay, ich weiß jetzt alles, ich kann jetzt die Zukunft, die Vergangenheit etc. alles eigentlich sehen und deswegen bin ich jetzt ein komplett anderer Charakter. Und das ist, glaube ich, so mein größter Kritikpunkt an Dune, was so ein bisschen weird ist, irgendwie mit der Kritik anzufangen, wenn ich die ganze Zeit sage, es ist eigentlich ein guter Film. Aber für mich waren wirklich immer wieder Storyabschnitte und dementsprechend Charakterentwicklungen hier und da verwirrend. Und das bezieht sich sehr stark eigentlich auf die Hauptfigur Paul und auf eine andere Figur, die in diesem Film erst visualisiert etabliert wird, aber natürlich im vorherigen Teil schon erwähnt wird, und zwar der Imperator, der eigentlich die ganze Galaxie beherrscht und der Oberboss ist. Und er wird auch im ersten Teil schon erwähnt als, ui, der ist ganz, ganz krass und mit dem legt man sich besser nicht an, weil wenn der durchgreift, dann ist aber wirklich Ende und heieiei, passt mal bloß auf, dass der Imperator das alles nicht mitkriegt oder ihr den nicht verärgert. Und diese beiden Figuren, der Imperator und Paul, sind die beiden Figuren, wo ich sagen muss, da habe ich manche Charakterentwicklungen oder auch schon ihre ganze Figur in sich nicht so gut greifen können, was ihre Taten, ihre Entwicklungen angeht. Am Anfang ist das alles völlig klar, Paul entwickelt sich sehr logisch, hat diese Angst davor, dass er eben ja, als Messias verkannt wird und die Leute deswegen Bluttat begehen werden und es geht alles schief und er hat diese Vision der Zukunft schon und das wird alles so schön immer noch mit so einer Ruhe erzählt, im Sinne von, wir können das wirklich greifen, wir können das nachvollziehen, wir verstehen, warum er da so Angst vor hat. Und dann macht dieser Film aber diese extreme Kehrtwende und sagt plötzlich, ja gut, er trinkt jetzt das blaue Wasser, das macht er jetzt und danach ist er einfach ein anderer Mensch. Also es macht natürlich innerhalb der Story Sinn, so wie sie es einem dann erklären. Sie sagen, hey, wenn du das blaue Wasser trinkst, eigentlich stirbst du. Und wenn du nicht stirbst, dann, holy shit, dann bist du einfach, ja, also Hellseher Level 4000 oder so gelevelt. das sagen sie schon, aber das ist immer das Problem, wenn Geschichten einfach nur Sachen sagen, aber mir das nicht nachempfinden lassen. Und das ist hier ein bisschen das, was mich an der Entwicklung innerhalb des Films dann irgendwo mal verloren hat. Ich würde nicht mal sagen gestört, weil ich konnte natürlich der Handlung immer noch folgen. Ich wusste immer noch, ah, okay, weil er Sache A gemacht hat, handelt er jetzt so und so. Das ist schon noch nachvollziehbar. Das ist nicht abstrakt oder so in diesem Film, auf gar keinen Fall. Aber es ist sehr, sehr abrupt und sehr plötzlich. Und da hatte ich halt manchmal das Gefühl in diesem zweiten Teil, ah, okay, das ist ein sehr, sehr dickes Buch, was hier umgesetzt wird. Und hier werden auch Sachen aus nicht nur einem Buch schon mit reingenommen, sondern auch schon die Fortsetzungen werden hier mit eingebunden und angedacht. Und man spürt es halt sehr. Das ist immer noch ein langer Film. Ich glaube, Dune war was? 2,5 Stunden, 2 Stunden 45, irgendwie sowas in der Richtung. Also es ist ein Oschi von Film. Und trotzdem hat man das Gefühl, hier ist nicht genug Zeit. Also hier sind immer noch, eigentlich müsste der Film noch mindestens eine halbe Stunde länger gehen, um allem, was er etabliert, genug Raum und Zeit zu geben. Es kommen viele neue Figuren zum Beispiel auch vor. Das ist auch so ein Beispiel für das, wo ich glaube, da könnten Leute verwirrt werden oder da wird man manchmal narrativ oder zumindest emotional ein bisschen abgehängt. Denn der Film geht damit schon los. Also wir etablieren schon ganz zu Beginn des Films 2 komplett neue Figuren. Florence Pugh, die Tochter des Imperators. Ich muss echt sagen, ich weiß ihren Charakternamen nicht mehr. Und den Imperator selbst, den wir noch nie gesehen haben bis zu diesem Zeitpunkt, aber von ihm schon gehört haben. Gespielt von Christopher Walken. Und diese beiden Figuren eröffnen, glaube ich, den Film, glaube ich, mit die erste Szene. Und da wird sofort klar gemacht, okay, das sind wahrscheinlich 2 Big Player. Wenn die in der ersten Szene schon vorkommen oder den ersten paar Szenen, legt mich da nicht mehr drauf fest, wie gesagt, das ist 3 Wochen her. Aber da ist schon klar, okay, die muss ich mir merken, die sind wichtig. Aber dann sind sie nicht so wichtig, dass der Film ihnen genug Zeit gibt, um sie wirklich als dreidimensionale Figuren zu verstehen. Florence Pugh bekommt noch so ein bisschen mehr Raum. Sie nimmt so Tagebücher auf. Das heißt, wir kriegen so ein bisschen mit, wie sie denkt. Wir kriegen auch ein paar Sachen mit, die sie macht. Eben, hey, auch irgendwie Teil der Bene Gesserit, dieses weirden, keine Ahnung, Hexenclans oder was auch immer, den ich auch überhaupt nicht verstehe, aber total spannend finde. Aber also von ihr kriegen wir noch so ein bisschen mehr mit. Aber der Imperator, der wirklich als super essentiell in dieser Geschichte dargestellt wird und als, oh mein Gott, und krass, wie, also ich meine, du wirst ja auch nicht Imperator von einer Galaxie, wenn du einfach ein No-Name bist oder jemand, der nicht irgendwie, also ich weiß nicht, also bei einem Imperator erwarte ich, wenn mir der etabliert wird in der Science-Fiction-Story, oh, okay, das ist auf jeden Fall eine starke Persönlichkeit, sage ich jetzt mal. Also wir nehmen jetzt natürlich klassisches Beispiel Star Wars, der Imperator ist da auch nie wirklich zu sehen bis zum letzten Teil, im zweiten Teil der Originaltrilogie ist er mal kurz in der Projektion zu sehen, da sehen wir, okay, ist wahrscheinlich ein gruseliger Dude, aber wir erleben den ja nicht wirklich. Und auch im dritten Teil hat er dann ein paar Szenen, aber ist ja jetzt nicht so, dass wir eine dreidimensionale Figur kennenlernen. Wir wissen jetzt nicht alles über ihn oder verstehen komplett seine Backstory oder irgendwas. Das muss auch gar nicht sein. Aber man kann natürlich bei Star Wars schon klar sagen, der Imperator hat eine gewisse Präsenz. Wenn man den sieht, weiß man, okay, der Typ ist krass und der ist gruselig und der ist wahrscheinlich relativ gnadenlos und krass. Also ja, sehr, sehr stumpf umschrieben gerade, aber so erwarte ich das einfach bei einer Story, die mir immer wieder sagt, hey, hier gibt's einen krassen Motherfucker, hier gibt's einen heftigen Dude, der ist der Chef von allem, blöd gesagt, das muss ja auch kein Imperator sein, der König sein, was auch immer. Wenn eine Figur so aufgebaut wird, dann erwarte ich ja schon auch ein Stück weit, dass ich das dann auch erleben darf oder auch, dass, wenn die Figur endlich vorkommt, irgendwie erkennen darf, so merke, ah, okay, ich verstehe jetzt, was alle meinen. Wohlgemerkt, Dune macht das an anderer Stelle sehr, sehr gut, aber mit dem Imperator halt nicht. Muss ich wirklich an der Stelle sagen. Christopher Walken, super Schauspieler. Ich finde, er kriegt hier nichts zu machen. Ich glaube, ich würde wirklich sagen, dass der Imperator die schwächste Stelle des ganzen Films ist. Dieser Charakter fühlt sich wirklich nicht dreidimensional an. Er fühlt sich auch überhaupt nicht wichtig an. Also er ist wirklich so, die Art, wie Walken das spielt und wie das scheinbar angelegt ist, diese Rolle, er ist sehr, sehr ruhig, aber nicht auf so eine, okay, der redet nicht so viel, aber pass mal auf, was der nicht alles in der Hinterhand hat und was der nicht alles für Sachen abzieht. All das passiert halt auch nie. Also er ist halt einfach immer nur so da und es wird eigentlich schon in der ersten Szene wird schon etabliert, als er mit seiner Tochter spricht, wird schon darüber geredet, dass sie ihn ja ablösen wird. Also er ist definitiv ein Machthaber, der selbst schon über seinen Ruhestand nachdenkt. Aber das macht ihn halt für mich auch dann als Zuschauer von Anfang an nicht mehr wirklich interessant. So, ich denke mir, ja gut, also der redet ja selber schon davon, dass er eigentlich den Löffel abgibt und nicht mehr mitmischt. Wieso dreht sich dann trotzdem noch wirklich der Großteil dieses Films und die essentiellen Plotpunkte, die unsere Helden dann unternehmen, die Fremen und Paul, dreht sich halt ganz viel darum, wir müssen den Imperator stürzen oder wir müssen den Imperator in eine Falle locken, etc. Das alles, also er ist so essentielles MacGuffin, blöd gesagt, der Geschichte. Und das beschreibt es eigentlich am besten, weil ein MacGuffin ist ja immer etwas, das ist eigentlich in sich egal, aber es ist halt der Antrieb für den ganzen Plot. Und so fühlt sich der Imperator an. Das ist zwar ein Mensch, aber er fühlt sich an wie ein irgendein random Gegenstand, wo man einfach sagt, ja, wir müssen den Gegenstand kriegen oder wir müssen den Gegenstand zerstören oder was auch immer. Und das ist sein ganzer Charakter. Und das muss ich wirklich sagen, das ist für mich der größte Kritikpunkt. Und ich weiß, dass es jetzt total umgeht, diesen Film zu kritisieren, wenn ich sage, er ist eigentlich wirklich gut. Das ist er auch. Aber er ist es nicht an den Stellen, wo es der erste Teil noch war manchmal. Also es gibt Stellen, wo ich den ersten so viel besser fand, weil er halt mir wirklich Lust auf diese Welt gemacht hat und die Welt zu verstehen. Und er hat Fragen aufgeworfen und Dinge nicht beantwortet. Aber er hat es interessant genug gemacht, sodass ich mir dachte, ah, da bin ich aber gespannt, wie das dann im zweiten Kapitel beantwortet wird. Und die Antwort war aber leider, Demi Villeneuve hat sich an vielen Stellen entschieden, nee, ich mache das jetzt hier nicht besser greifbar, ich erkläre das auch nicht. Ich verkürze auch Geschichten so stark, dass ich wirklich als Zuschauer irgendwann nicht mehr wusste, wo kommt er jetzt her? Was habe ich verpasst? Gibt es irgendwie einen Comic oder noch eine Miniserie, die zwischen den beiden Filmen liegt, die ich nicht gesehen habe? Also, das klingt echt gemein, aber es war wirklich so. Also, auch ein extremes Beispiel dafür ist, ich glaube, Gurney heißt er. Josh Brolins Charakter, der ja im ersten Teil so ein Mentor ist, der, also ich meine, Paul hat mehrere Mentoren im ersten Teil, aber er ist ja dieser ältere General oder Kriegsherr, der ihm unter anderem so das Kämpfen beibringt mit Messern. Und ja, ich hatte auch nicht mehr ganz in Erinnerung, gebe ich ehrlich zu, ich hatte nicht mehr ganz in Erinnerung, wo der am Ende von Dune 1 ist. Ich wusste noch, ja, der ist noch irgendwo, der mischt noch mit. Aber was genau passiert ist, keine Ahnung. Und im zweiten Teil taucht er halt dann einfach wieder auf und es fehlt uns komplett die Backstory, wie der da hingekommen ist, wo er hingekommen ist. Und das ist, glaube ich, auch so eine, also generell ist das Problem von Dune, obwohl der Film super viel Spaß macht, ist, glaube ich, generell das Dramaturgische. Also er hat einfach, der Film hat nicht genug Zeit, um hier auch Zeit zu etablieren. Also es gibt immer wieder Zeitsprünge, also offensichtlich aufgrund dessen, was die Charaktere dann tun oder wie sie handeln, merkt man, oh, hier muss Zeit vergangen sein. Also auch diese Sache mit Gurney, dieser Typ ist plötzlich irgendwie Spice-Schmuggler oder so. Also der arbeitet jetzt für eine, also es gibt ja eigentlich so auf Dune erstmal diese primären Parteien waren, okay, das Imperium, irgendein Haus dafür, das Imperium das Spice abbauen oder klauen. Und die Fremen sind die Menschen, die eigentlich auf diesem Planeten, auf Arrakis wohnen. Und die wollen halt nicht, dass man das Spice klaut. Und das waren so die zwei Parteien, die im ersten Teil etabliert wurden. Jetzt in diesem, im ersten Teil. Und im zweiten Teil ist aber jetzt plötzlich der Fall, es gibt dann auch noch so Schmugglerbanden oder so, die auch Spice heimlich abbauen oder keine Ahnung. Also mir war nicht klar, dass das logistisch möglich ist, dass irgendwer auf Arrakis auch noch sein Unwesen treibt, während dieser Planet ja unmittelbar in den Kriegszustand verwandelt wird. Und extremer Fokus auf diesem Planeten liegt von Seiten des Imperiums und dementsprechend unter ja, extremer Beobachtung das Ganze steht. Aber das etabliert der Film dann halt einfach mit zwei Sätzen oder so. Plötzlich sehen wir Gurney wieder, diesen Charakter, Josh Brolin. Und ja, der arbeitet da wohl für irgendeine Organisation, für irgendeine Gruppe. Und ja, geht da seiner Wege und macht da so sein Ding. Und man hat eindeutig das Gefühl, okay, das ist alles schon sehr etabliert, was er da gerade macht. Also der macht das jetzt nicht den ersten, das ist nicht sein erster Arbeitstag. Also wie viel Zeit ist jetzt an der Stelle vergangen zwischen dem ersten und dem zweiten Teil? Weil natürlich passieren vorher schon Dinge in der Handlung, aber wir wissen, also ich habe nie ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie viel Zeit ist denn jetzt wirklich vergangen. Man merkt es an Paul noch so ein bisschen, da kriegen sie es noch am ehesten hin, weil der halt immer wieder krasse Sprünge macht in seinem Training. Also es wird dann irgendwo mal gesagt, hey, du willst ein Fremen werden, ja, da musst du jetzt trainieren, so, jetzt geh mal in die Wüste und versuch da zu überleben. Wir sehen das dann nie. Aber da wird zumindest irgendwie klar gemacht, okay, also jetzt, wir etablieren jetzt, dass er irgendwas machen muss, das ist super schwer. Zack, nächste Szene, er ist damit jetzt schon durch. Aber da verstehe ich dann wird mir trotzdem narrativ vermittelt, hey, hier ist jetzt schon Zeit vergangen. Und jetzt ist Paul auch nicht mehr derselbe, wie er gerade vor 5 Minuten noch war, weil dazwischen liegen potenziell Wochen oder Monate, keine Ahnung, weiß man nicht. Aber das funktioniert halt nicht mit allen Charakteren, weil sie sich nicht für alle Charaktere diese Zeit nehmen. Und deswegen könnte ich am Ende zum Beispiel, wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie viel Zeit vergeht eigentlich im zweiten Teil von Dune? Also von Beginn dieses Films bis Ende dieses Films. Wie viel Zeit innerhalb dieser Welt vergeht? Ich hätte keine Ahnung. Ich könnte nicht sagen, ob wir hier gerade von 2 Monaten oder von 8 reden. Also wirklich, das ist vielleicht ist es für manche Leute absolut nicht nachvollziehbar, vor allem die, die Bücher gelesen haben, denken sich, ja, das ist mir alles klar, das ist alles verständlich. Ich sage nur, ich finde für einen Casual-Zuschauer, der eben nicht diese ganze Geschichte dieses Universums schon kennt, hat Denis Villeneuve das nicht wirklich gut etabliert, aber es wirkt halt trotzdem wichtig, dass man das eigentlich versteht. Aber ich muss jetzt mal langsam aufhören mit den Kritikpunkten. Ich rede seit 25 Minuten darüber, was mich alles stört an Dune. Es ist ein sehr, sehr guter Film. Und das ist er aber eben nicht auf einer narrativen Ebene, finde ich, weil da ist er, ja, hat er seine Schwächen, aber wo er es natürlich absolut ist, ist auf einer bildlichen Ebene und auf einer Ebene der Wirkung. Und das ist einfach, Denis Villeneuve ist da unglaublich und ist da einer der stärksten Stimmen überhaupt im modernen Kino. Ich glaube, da darf er sich zurecht neben Leuten wie Christopher Nolan einreihen, was diesen Sweet Spot angeht zwischen, ich erzähle dir noch eine interessante Story und diese Story ist nicht komplett dumm, aber trotzdem erzähle ich hier alles in unglaublich großen Bildern und wenn du nichts verstehst von der Story, hast du trotzdem unglaublich viel Spaß, weil die Bilder dich einfach mitreißen, die ganze Inszenierung dieser Story. Und das kann man ihm nicht absprechen. Das ist unfassbar. Ich hatte in diesem Film wirklich mehrmals Gänsehaut. Sicher hat es geholfen, das in IMAX zu sehen, in der bestmöglichen Version. Also eben mit unfassbarem Sound, der dich wirklich durch die Gegend wirft. Und halt, ja, also wirklich bildfüllend, so wenn du halt nichts anderes mehr sehen kannst als Arrakis und diese ewigen Wüstenlandschaften. Das zieht dich schon rein. Und das ist unglaublich toll inszeniert. Und deswegen wollte ich diesen Film eben auch in Kombination mit Zone of Interest sprechen, weil beide Filme eine sehr, sehr starke Wirkung bei mir hatten, aus sehr unterschiedlichen Gründen. Die Wirkung, die Dune erzielt hat, ist wow. Also wie gesagt, wirklich physisch Gänsehaut, also wirklich so, ich konnte es an meinem Körper spüren, als ich da in diesem dunklen Kinosaal saß. Und ich würde mir sofort den dritten, den vierten, den fünften Teil davon anschauen, wenn es diese Sogwirkung behält, weil so viel ich jetzt darüber mich aufgeregt habe, ja, was an der Geschichte irgendwie nicht so ganz funktioniert und so, es ist trotzdem immer noch interessant. Also es kommt nie der Punkt, wo ich sage, jetzt habe ich keine Lust mehr auf die Welt oder jetzt haben sie mich abgehängt, jetzt komme ich nicht mehr mit und kann deswegen das nicht mehr genießen. Dieser Punkt wird nie auch nur ansatzweise erreicht. Also das will ich ganz klar machen. Also das ist auf einem sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Gerade was modernes Blockbuster-Kino angeht, gibt es wenig Vergleichbares. Und ich bin so froh, dass diese Art von Blockbuster-Kino existiert. Dass man sagt, okay, wir können hier eine wirklich abstrakte Welt nehmen und wir können auch den Zuschauer ein bisschen fordern und sagen, hey, ihr versteht jetzt hier nicht alles, aber ihr habt trotzdem eine gute Zeit und ihr versteht genug, um am Ende zu wissen, hey, das sind die Bösen, das sind die Guten und die sind vielleicht nicht mehr ganz so gut und sind irgendwo im Graubereich mittlerweile unterwegs. Und das alles versteht man ja trotzdem. Es ist einfach nur dieser Punkt gewesen, hey, das fühlt sich erstens nicht an wie ein Abschluss von einer Story, das auf jeden Fall, das unterschreibe ich auch mit Brief und Siegel. Also das fühlt sich nicht an wie Dune 2 von 2, sondern Dune 2 von mindestens 3 oder 4. Also der Film endet ja sehr, sehr klar mit diesem, so, nächstes Kapitel, offener Krieg jetzt in der Galaxis. Also da macht der Film keinen Hehl draus. Ich finde, auch da wieder ist ein Vergleich mit Star Wars eigentlich sehr passend, wenn man an sowas denkt wie Episode 2 von Star Wars. Ich weiß, natürlich, in der Qualität der Filme brauchen wir nicht reden, dass das ein großer Unterschied ist. Aber wenn ich mich daran zurückerinnere, allein schon aufgrund dessen, wie es natürlich erzählt wurde, hey, wir nennen die Filme Episode 1, 2 und da gibt es 4, 5 und 6. Als Episode 2 rauskam, war also schon klar, es gibt also auf jeden Fall noch eine dritte Episode. Und so endet dieser Film zum Beispiel auch. Episode 2 von Star Wars endet mit, ja, hier kommen die ganzen Klonsoldaten und wir ziehen jetzt in den Krieg. Also auch hier wieder der Vergleich zu Dune, glaube ich, sogar narrativ sehr logisch und vergleichbar. Aber dementsprechend, also da gibt es in Dune halt auch keinen Zweifel, zumindest in der Art, wie es Denis Villeneuve erzählt, dass diese Geschichte nicht fertig erzählt ist und weitergeht. Und ja, das glaube ich, wenn man damit nicht rechnet oder denkt, ja, es gibt schon einen gewissen Abschluss, wir machen zwar Lust auf mehr in dieser Welt, aber wir haben hier trotzdem einen dramaturgischen Abschluss. Und das kann auch einem zweiten Teil gelingen, wenn er schon weiß, er ist ein Teil 2 von 3. Also hier konkretes episches Beispiel, Herr der Ringe. Dieser zweite Teil in Herr der Ringe fühlt sich trotzdem wie ein Film an, der seine eigenen Höhepunkte hat und seinen eigenen Abschluss einer Problematik, einer Story, die am Anfang dieses Films etabliert wird und am Ende dieses Films gelöst wird. Siehe Kampf um Isengard. So, da kriegen wir halt einen Abschluss, auch wenn natürlich im nächsten Teil immer noch mit den Konsequenzen dieses Krieges gerungen wird oder das immer noch Einfluss nimmt. Aber wir haben einen narrativen Höhepunkt, der kommt auch zum Abschluss. Und das, finde ich, ist bei Dune halt nicht ganz so gegeben. Also hier sind wir noch mitten in den Verhandlungen. Gerade eben hat Paul Fade Rauter getötet. Sorry, wenn ich die Namen komplett jetzt gebutschert habe. Ich weiß nicht mehr genau, wie der ausgesprochen wird, diese Rolle. Und jetzt ist irgendwie klar, jetzt laufen hier gleich die Verhandlungen mit dem Imperator, ich heirate deine Tochter, etc. Und dann einfach Cut, okay, so hey, wir sehen jetzt noch ein paar Leute, die gerade irgendwie in Raumschiffe steigen und irgendwo hinfliegen. Aber also ich finde nicht, dass dieser Film wirklich zu einem angemessenen Schluss kommt, sondern er hört halt einfach auf. So. Das ist halt einfach so, oh shit, ja, den Rest drehen wir dann in 2 Jahren oder so. So fühlt sich das ein bisschen an. Aber macht's Spaß? Absolut. Es ist fantastisch inszeniert. Der ganze Soundtrack auch wieder knallt einem um die Ohren. Ist mega, mega toll. Visuell natürlich brauchen wir überhaupt nicht reden. Das ist hier alles top-notch. Und natürlich auch die Schauspieler, also alles. Also dieser Film liefert halt auf so vielen Ebenen so hoch ab, dass ich, glaube ich, einfach vielleicht auch zu gehypt war oder zu viel Vertrauen darin hatte, dass jetzt auch alles andere perfekt sein wird und funktionieren wird. Und das kann er für mich nicht ganz liefern. Ich glaube, ich habe dem Film auf Letterboxd trotzdem eine 4 von 5 gegeben, also eine sehr hohe Wertung. Ich für mich würde nur sagen, er hat auf jeden Fall seine Schwächen. Er ist nicht perfekt, aber boy, oh boy, macht es Laune. Ich würde das auf jeden Fall immer nur empfehlen, das auf der größtmöglichen Leinwand zu schauen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, je nachdem, wo er wohnt. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt den auch in IMAX. Ja, es ist sehr viel teurer, aber es macht wirklich Sinn. Also es ist eine andere Erfahrung. Ich persönlich überlege wirklich, wann ich Dune das nächste Mal gucken soll, weil eigentlich will ich diesen Film, den ersten und den zweiten Teil, niemals wieder nicht in diesem Format sehen, in dieser Größe. Also die Vorstellung, dass das irgendwer irgendwo in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr, wenn der Film digital verfügbar ist, dass er diesen Film auf einem Smartphone guckt, wirklich, das tötet mich innerlich. Also dieser Film ist nicht dafür gemacht. Die Villeneuve ist eindeutig ein Befürworter von der cineastischen Erfahrung seiner Filme, ist jemand auch, der das, glaube ich, stark am Laufen halten wird. Also, wenn der weiter solche Filme machen darf, und so sieht es ja momentan aus, Dune 2 ist ja auch sehr erfolgreich, das ist einer der Menschen, der das Kino in seiner Größe zumindest erhalten wird. Und deswegen empfehle ich an dieser Stelle ganz klar, guckt euch den auch so an, so ist der gedacht. Und ja, ich könnte jetzt natürlich noch ganz viele andere Sachen zu Dune erzählen, aber ich glaube, das, was ich rüberbringen wollte, habe ich rübergebracht. Natürlich könnten wir noch über die restliche Besetzung reden. Austin Butler als Obercreep, ich habe das vorher kurz etabliert, vielleicht gehen wir da noch kurz drauf ein, als ich ja den Imperator so abgestraft habe und gesagt habe, okay, hier wird immer gesagt, das ist ein krasser Motherfucker, und dann kommt der Typ endlich vor und ist halt, ja, einfach ein bisschen langweilig und irgendwie wirkt er auch sehr, ja, sozusagen impotent in seinem Machtverhältnis. Also man hat nicht das Gefühl, dass er wirklich viel in der Hand hat oder auch wirklich besonders gewieft oder trickreich oder intelligent wirkt, sondern der chillt da halt einfach so rum und ist irgendwie kurz vor der Rente. Aber alles, was sie mit dem Imperator irgendwie nicht hinbekommen zu etablieren, oder vielleicht nicht hinbekommen, was heißt hinbekommen? Vielleicht ist das ja auch alles Absicht, vielleicht soll der Imperator ja so wirken. Ich hatte aufgrund des ersten Teils nicht das Gefühl, dass mir hier ein schwächlicher und alternder Monarch etabliert werden soll, der irgendwie nicht mehr wirklich was drauf hat. Aber alles, was sie am Imperator als Antagonist nicht etablieren, etablieren sie natürlich mit Fred Rauter. Ich hoffe, jetzt habe ich es richtig gesagt. Austin Butler spielt ihn, der Typ, der bekannt ist, glaube ich, jetzt primär erstmal aus seiner, aus Baz Luhrmanns Elvis-Verfilmung, wo er Elvis gespielt hat. Und ich hatte Austin Butler noch nicht bewusst in einem Film gesehen. Also ich wusste, wer das ist. Ich habe diesen Elvis-Film nicht gesehen. Ich habe mich nicht weiter mit ihm groß beschäftigt. Aber ich wusste, okay, wird sehr gefeiert oder wird als einer der großen neuen Stars möglicherweise gehandelt. Und ich wusste dann irgendwie, okay, der spielt hier scheinbar einen sehr zentralen, wichtigen Antagonisten in diesem Film. Weil, wie gesagt, ich habe mir nie das Buch durchgelesen. Ich habe auch bewusst nach dem ersten Film nicht irgendwie angefangen, auf Wikipedia oder sonst was alles nachzulesen, weil ich wollte auch diesen zweiten Teil so frisch und unvoreingenommen wie möglich erleben. Aber ich hatte natürlich trotzdem mitbekommen, hey, da gibt es einen krassen Dude, der kommt irgendwie im zweiten Teil vor. Ich glaube, in der David Lynch-Verfilmung wird er von Sting gespielt. Und ja, und das auf jeden Fall, die Inszenierung von diesem Charakter, natürlich großartig. Also erste Szene mit ihm schon ist sofort klar, der Typ ist kompletter Psychopath, ist komplett krank. Also keine Sekunde kann man dem vertrauen, was auch immer der in der fortlaufenden Handlung machen wird, weil der da einfach irgendwelche random Diener einfach absticht, um seine Messer zu testen. Und das nicht auf so eine sadistische Art und Weise, sondern einfach so, ja, ist doch die beste Möglichkeit. Also wenn ich eine Mordwaffe testen will, dann muss ich ja auch morden, um die zu testen. Ist ja einfach sinnvoll, oder? Und natürlich auch was natürlich auch hilft, ist, dass seine ganze Etablierung in diesem Film auch visuell komplett abgehoben von dem Rest wird. Also wir haben die ganze Zeit diese braunen, grauen, hellen Landschaften auf Arrakis, wenn wir bei Paul sind. Und dann kriegen wir das genaue Gegenteil, nicht das genaue Gegenteil, aber wir kriegen einen unfassbar starken Kontrast visuell, indem wir einfach sagen, okay, wir haben jetzt diese Szene auf diesem Harkonnen-Planeten, ich habe da leider den Namen vergessen, die haben eine schwarze Sonne, deswegen ist hier alles schwarz-weiß, aber auf so eine ganz weirde Art und Weise. Und das etabliert natürlich einen unfassbar visuell klaren Kontrast einfach so. Hey, wir haben hier diese eine Partei und hier ist diese andere Partei. Und ich könnte diesen Film auf Spanisch stellen und kein Wort verstehen. Und trotzdem wäre mir klar, ah, das da ist anders als das da. Und das gehört nicht zusammen und das beißt sich und das ist ein starker Kontrast ist hier. So stumpf das klingt, das so zu beschreiben, aber das ist natürlich visuell super stark gearbeitet. Das macht, also dieser Film könnte von jemandem verstanden werden, der kein Wort von dem Dialog versteht, zumindest in zu großen Teilen, könnte man immer noch der grundsätzlichen Handlung, gut gegen böse und wer sind die Guten und wer sind die Bösen, immer noch zu großen Teilen folgen. Natürlich fehlen einem alle Metaphern und alle Nuancen von, ja, wie gefährlich kann Religion sein und wie gefährlich ist das, wenn Leute, ja, wenn ein Kult um Leute herum entsteht und dieses ganze Messias-Ding, natürlich fehlt einem das alles. Aber dass die Villeneuve so simpel eigentlich und so klar etabliert, wer hier was ist, das geht eigentlich wirklich zurück auch wieder auf so Sachen wie Star Wars oder ältere Geschichten, wo einfach visuell ganz klar gearbeitet mit Weiß und Schwarz und sonst was. Das ist einfach, erstmal denkt man, aber er inszeniert es auf eine so schöne Art und Weise und gleichzeitig gruselige, also Austin Butlers Charakter ist natürlich von Anfang an absolut furchteinflößend und man weiß nur, okay, wenn der auf den anderen Dude trifft, also das können eigentlich nicht beide überleben, diesen Austausch, sag ich mal, diese Konfrontation. Da ist dann nur noch die Frage, ja eben, wird es noch einen weiteren Teil geben und wir etablieren hier gerade einen Bösewicht für die nächsten Teile oder ist es jemand, der jetzt hier in diesem Film der zentrale Antagonist ist und dessen Story hier auch zu Ende erzählt wird? Das wusste ich natürlich am Anfang nicht. Aber ja, wie gesagt, man könnte über all das noch weiter reden, auch über all die Sachen, die ich nicht verstanden habe. Und dementsprechend wäre es vielleicht witzig gewesen, diese Folge mit jemandem aufzunehmen, der die Bücher kennt und der mich hier überall abholen kann. Aber wie ich schon auch immer finde, ein Film muss erstmal für sich funktionieren. Natürlich ist er ein Produkt seiner Umwelt und seiner Zeit. Und natürlich schadet es nie, wenn man zu gewissen Dingen einen Kontext hat. Natürlich gibt es auch Sachen, wo man vielleicht Kontext voraussetzen kann und sagen kann, hey, das und das solltest du vielleicht schon wissen oder es ist jetzt schon, sage ich mal, Allgemeinwissen. Wenn du das nicht hast, dann kannst du vielleicht manchen Geschichten nicht folgen. Klar, siehe den nächsten Film, den wir gleich besprechen werden, Zone of Interest. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, unter einem Stein gelebt hat oder bei Wölfen groß geworden ist im Wald, dann hat man vielleicht gewisse historische Ereignisse nicht mitbekommen und kann dementsprechend Filmen über diese historischen Ereignisse nicht folgen. Aber abseits von solchen wirklich essentiellen, grundsätzlichen Dingen, finde ich, sollte ein Film schon auf eigenen Beinen stehen und für sich funktionieren und für sich alleine funktionieren. Und bei Dune 2 habe ich das Gefühl, dass dieser Film zwar schon noch funktioniert, aber einem schon immer sehr, sehr klar macht, ja, also wäre schon gut, wenn du dir noch so ein 200-300 Seiten Buch durchliest, damit du hier mehr Spaß hast. Also das lässt der Film einen schon sehr stark spüren, finde ich. Und vielleicht motiviert es mich ja auch, vielleicht mache ich das jetzt eigentlich mal. Aber ich glaube, ich warte jetzt immer noch, ob die nochmal weitermachen, weil ich habe Lust, diesen filmischen Aspekt davon komplett unabhängig zu erleben. Und deswegen werde ich die Bücher, glaube ich, erst lesen, wenn ich absolut sicher gehen kann, dass jetzt das Filmische auserzählt ist. Aber ja, was bleibt unter Strich zu Dune zu sagen? Das ist ein bombastischer Film. Wenn ihr auch nur ansatzweise Lust habt auf eine cineastische, große Erfahrung, dann ist das der Film für euch. Lasst euch nicht abschrecken davon, dass das irgendwie hart Sci-Fi ist und man wirklich ganz viele Sachen nicht versteht. Man muss viele Sachen auch nicht verstehen. Ich hätte, glaube ich, mich persönlich mehr gefreut, wenn ich mehr Sachen verstanden hätte. Aber kann ich am Ende der Handlung folgen? Ja. Weiß ich am Ende, wer wo angefangen hat und wo aufgehört hat und wer die Guten und die Bösen sind und wer die dazwischen sind? Ja, natürlich, das kann man alles verstehen und das macht alles Spaß auf jeden Fall. Man ist nicht eine Sekunde gelangweilt, wie ich vorher mal kurz lapidar gesagt habe. Der Film hätte auch eine halbe Stunde länger für mich gehen können. Ich hätte sogar lieber mehr Zeit in dieser Welt verbracht und mehr verstanden. Aber ja, irgendwo ist, glaube ich, das Limit dann doch erreicht, was ein Studio zulässt. Und ich glaube, in 3,5 Stunden Dune 2 hätte die Villeneuve nicht veröffentlichen können. Das wäre dann doch ein Problem geworden. Aber ja, das zu diesem Film. Und jetzt machen wir einen kleinen, ja, relativ harten Cut und sprechen über was ganz anderes mit einer nicht weniger starken Wirkung, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, kommen wir jetzt zum zweiten Film in dieser Folge. Und das ist natürlich, wie ich schon anfangs gesagt habe, ein sehr krasser Kontrast, den ich hier etabliere oder etablieren muss. Weil, ja, wir haben jetzt zuvor über Popcorn-Kino geredet, über sehr großes, epochales, bombastisches Kino. was, ja, was man auch abstreifen kann nach dem Film. Also man geht aus Dune 2 nicht raus und denkt sich danach, irgendwie fühle ich mich jetzt anders. Das macht aber The Zone of Interest mit einem, finde ich. Zone of Interest ist der aktuelle Film von Jonathan Glazer. Jonathan Glazer ist ein Regisseur, der nicht unbedingt allzu häufig Filme macht. Ich glaube, sein letzter Film, Under the Skin, ist, glaube ich, 10 Jahre her oder so. Also wirklich jemand, der sich sehr viel Zeit lässt. Der hat dazwischen andere Projekte gemacht. Aber sein letzter Kinofilm ist wirklich so lange her. Und ich kenne 2 Filme von Jonathan Glazer, 2 Projekte. Das sind eben seine Filme Under the Skin mit Scarlett Johansson damals und Birth mit Nicole Kidman in der Hauptrolle. Und ich weiß noch, dass als ich Birth gesehen habe, wusste ich gar nicht, wer er ist. Das hat mir irgendwie, glaube ich, ein Schulkamerad damals nahegelegt. Der hat mir den einfach auf einer gebrannten DVD gegeben und gesagt, hey, hier ist auch ein Film, der ist ein bisschen weird, der ist ein bisschen strange. Und boy, oh boy, war er das. Also ich kann auch nicht mehr viel zu Birth sagen. Ich weiß nur noch ganz grobe grundsätzliche Plothandlungen davon oder die grundsätzliche Story-Idee. Aber es war ein Film, der sehr einnehmend war und der einen wirklich, wirklich extrem beschäftigt hat. Obwohl der kein so absurd ernstes Thema hatte, wie es jetzt The Zone of Interest hat. Aber trotzdem war es ein Film mit einer starken Sogwirkung, der wirklich deine Aufmerksamkeit und deine Wahrnehmung deiner Welt völlig einnimmt und wirklich sagt, okay, du bist jetzt komplett auf diesen Film fixiert. Und Under the Skin stand dem nicht wirklich nach. Also Under the Skin hat eine Geschichte erzählt über Scarlett Johansson, die in diesem Film ein Alien spielt, ein Wesen von einem anderen Planeten, aber sie sieht halt einfach aus wie Scarlett Johansson. Und die ganze Inszenierung dieses Films und auch das, was hier eigentlich als Handlung passiert, war extrem abstrakt, aber visuell super einnehmend und sehr, sehr intensiv. Und nun hat Jonathan Glazer mit The Zone of Interest, nachdem er zuvor einen Science-Fiction-Film gemacht hat, im weitesten Sinne, gesagt, okay, ich mache was ganz anderes, historisches Setting, das Ganze basiert sehr grob und lose auf einem Buch auch. Und zwar geht es in The Zone of Interest um die Familie Höss, um es mal ganz lapidar zu sagen. Die Familie Höss ist aber nicht irgendeine Familie, sondern der Vater, der Kopf der Familie in diesem Fall, war der Leiter von Auschwitz, hat die ganze Vernichtung, die Massenvernichtung der Juden in Auschwitz, ja, umgesetzt, darauf geachtet, dass das alles funktioniert. Und dieser Film macht einen sehr, sehr einfachen und sehr, sehr einnehmenden, eine sehr einnehmende Wendung, oder ja, eigentlich falsch formuliert, also der Film entscheidet sich einfach, eine Sache sehr klar und simpel zu machen. Und zwar spielt dieser ganze Film unmittelbar am Konzentrationslager von Auschwitz. Aber wir sehen das Konzentrationslager niemals von innen. Denn dieser Film, was dieser Film macht, ist, sich komplett auf die Familie Höss zu konzentrieren, die es, wie gesagt, wirklich gab. Also das sind historische Figuren. Die haben unmittelbar in der Nähe von Auschwitz gelebt. Einfach in einem Familienhaus, hatten da einen Garten etc. Haben da halt einfach ihr normales Leben gelebt. Natürlich war der Vater parallel aber beruflich dort, weil er dieses Lager geleitet hat. Und es ist ein Film, der dadurch etwas unfassbar Verstörendes mit einem macht. Und ihr seht auch, wie meine ganze Stimme und meine Stimmung auch anders ist, wenn ich über diesen Film nachdenke und spreche. Denn ich muss wirklich sagen, als ich aus diesem Film rausgekommen bin, ich habe mich wirklich anders gefühlt. Also ich hatte wirklich das Gefühl, irgendwas ist jetzt anders mit mir. Und ich würde am liebsten mich 48 Stunden irgendwie in ein Loch verkriechen, um einfach nur weiter diesen Film nachzufühlen und zu fühlen, was dieser Film mit mir macht. Jonathan Glazer hat damit jetzt auch gerade für den besten fremdsprachigen Film den Oscar gewonnen, völlig zu Recht auch, weil es wirklich, man könnte ja an manchen Stellen sagen, ja, Holocaust-Thematik, also es gibt da schon so eine Tendenz, das ist ein sehr tragisches und horrendes, abartiges Kapitel in der Geschichte der Menschheit. Und wenn darüber Filme gemacht werden, sind sie sehr oft, haben sie hohes Oscar-Potenzial. Also Der Pianist, Schindlers Liste, all diese Filme, die auch unfassbar eine Sogwirkung haben, aber aus sehr unterschiedlichen Gründen. Und dementsprechend ist die Entscheidung, die Jonathan Glazer trifft, zu sagen, ich zeige eigentlich so gut wie nie wirklich diese horrenden Leiden. Ich fokussiere mich da auf eine ganz andere Art und Weise drauf, weil natürlich ist es 100% präsentes Thema in diesem Film, der Holocaust und die Vernichtung der Juden. Aber er macht es halt auf eine Art und Weise, die nicht gimmicky auf mich wirkt. Manche haben das, glaube ich, das als Kritikpunkt angewendet, dass sie sagen, okay, das ist ja irgendwie, wirkt das ja, ja, irgendwie sehr konstruiert zu sagen, okay, ich beschäftige mich mit Nazis und ich beschäftige mich irgendwie mit dem Holocaust, aber hey, ich zeige einfach nie die Massenvernichtung der Juden, sondern wir sehen das immer nur im Hintergrund. Wir sehen hier und da einen Lagerturm vom Lager und vor allem, wir hören das alles die ganze Zeit. Und das könnte schon auch in den falschen Händen, glaube ich, sehr pietätlos wirken oder auch sehr gewollt und sehr, ja, so pseudo-effekthascherisch, so, hey, ich möchte hier irgendwie, guck mal mich an, ich mache hier was ganz anders als alle anderen. Und das wirkt es hier halt so gar nicht auf mich, sondern was er hier wirklich macht, ist, dass er eine unfassbare Wirkung erzeugt und seine Charaktere, ohne sie auch nur einmal wirklich offene Gräueltaten begehen zu lassen, wie absolute Monster wirken lässt. Wir haben hier in den Hauptrollen Sandra Hüller und, jetzt muss ich kurz nachschauen tatsächlich, weil ich den Namen leider vergessen habe gerade, und ihren Ehemann in dem Film, Rudolf Höss, spielt Christian Friedl. Und diese beiden, ja, sind das Ehepaar Höss und Sandra Hüller ist natürlich jetzt in aller Munde auf jeden Fall, weil sie ja in diesem Jahr, in diesem, sag ich mal, Academy-Jahr jetzt in zwei wirklich wichtigen Filmen unterwegs war. Und zwar war sie auch in Anatomie eines Falls die zentrale Figur. Darüber habe ich ja auch schon einen Podcast gemacht. Absolut großartiger Film, war in meiner Top 3 des letzten Jahres. Und hier spielt sie eben die Ehefrau von, ja, diesem Massenmörder, von diesem Nazi, von Rudolf Höss. Und wir verbringen mit ihr mehr Zeit als mit ihm, auf jeden Fall. Wir erleben aber die ganze Zeit einfach so ihren Alltag. Und das ist das Perfide, was Zone of Interest macht. Dieses Banale des Ganzen. Und ja, die Banalität des Bösen ist ein oft gewähltes Zitat von Hannah Arendt, auf jeden Fall. Und manche sagen, ja, das wäre stumpf, das hier anzuwenden, oder das wäre irgendwie plakativ. Ja, aber es ist halt trotzdem wahr. Also die Tatsache, dass ich einer Hausfrau dabei zuschaue, wie sie ja irgendwie über ihren Garten redet und überlegt, wo sie noch gern was anpflanzen will, während direkt hinter ihr ein Konzentrationslager steht und wir Schüsse hören, wie Menschen nacheinander erschossen werden, dann natürlich macht das was mit einem. Vor allem, weil Jonathan Glazer hier in der Inszenierung viele Dinge ganz anders macht, als wir es von Filmen, von Kinofilmen gewohnt sind. Zum einen haben wir hier überall natürliches Licht. Dieser ganze Film wirkt so, als wenn er auch null gecolorgraded wäre. Also dieser Film wirkt absolut naturalistisch. Und so wurde er auch gedreht. Also Jonathan Glazer hat dieses Set gehabt, dieses Haus, und hat überall Kameras aufbauen lassen. Teilweise versteckt, teilweise auch sichtbar. Und hat das Ganze im Grunde wie ein Theaterstück aufführen lassen. Hat die Charaktere ihre Szenen durchspielen lassen, während aber niemand am Set war. Also er und die ganzen Kameraleute oder die Leute, die Kameras gesteuert haben, waren halt irgendwo daneben in einem Trailer, in so einem Container, und haben dort natürlich alles sehen können und auch inszeniert und auch geframed. Aber es gab halt keine direkte Interaktion zwischen den Schauspielern und dem Regisseur oder der Crew. Und so wirkt das auch, das Ganze. Also wenn man The Zone of Interest sehr simpel runterbrechen will auf einen Satz, dann fühlt sich das an, als wenn man eine Zeitreise machen würde. Und so bizarr jetzt gleich dieser Satz ist, den ich sage, aber es fühlt sich an wie Big Brother im Dritten Reich. Und ich weiß, es klingt komplett abartig, das so zu benennen, aber das beschreibt es für mich am besten. Denn man hat das Gefühl, man beobachtet hier Menschen, man ist wirklich die Fliege an der Wand und beobachtet Menschen einfach in ihrem täglichen Leben. Nur dass die Sache ist, die Leute, die man hier beobachtet, sind halt komplette Psychopathen. Also das kann ich auch für mich nicht anders einordnen. Auch Sandra Hüller in ihrer Rolle, die ja in Anführungszeichen nur die Ehefrau ist, ist eigentlich fast gruseliger als er. Denn ihr Ehemann ist zwar auch abartig in seiner Art, wie er diese Horrortaten, die er begeht, abstreifen kann, aber sie scheinen sie halt auch gar nicht zu tangieren. Also für sie ist das völlig selbstverständlich, dass irgendwelche Gefangenen aus dem Konzentrationslager jeden Tag vorbeikommen und ihr Lebensmittel bringen oder irgendwelche Sachen in ihrem Garten verrichten. Das ist für sie halt, also es wird nie adressiert. Das ist nicht mal einer Erwähnung wert, das Ganze. Und das einzige Mal, wo wir überhaupt irgend so eine Art von Szene bekommen, wo sie ja irgendwo als zumindest gemein inszeniert, ich würde nicht mal bösartig sagen, aber wo sie halt als fies rüberkommt, ist, als sie halt selber frustriert ist mit einer Sache, die in dem Film passiert, und das dann an einer Bediensteten auslässt und eben der im Grunde droht, hey, mein Mann könnte ich auch einfach umbringen lassen. So. Das ist natürlich komplett krank, das so zu sagen, aber in dem Moment, ja, also es ist zwar komplett irre, aber es ist das einzige Mal überhaupt, dass wir von ihr eine Szene bekommen, wo wir wirklich das Gefühl haben, ja, okay, also sie versteht hier schon, was hier los ist, und sie nutzt es aus. Aber das ist das einzige Mal, und es ist ein sehr kleiner Moment und es ist ein sehr emotionaler Moment auch. Sie ist gerade einfach in dem Moment nicht sehr gefasst und ist über etwas frustriert. Und man könnte sogar fast sagen, ja, man versteht ja, dass Menschen, wenn sie frustriert sind, mal irgendwie, dass irgendwie sich ihrem Ärger Luft machen. Und der Film inszeniert das so. Der Film inszeniert das nicht als krassen, außergewöhnlichen Drohmoment oder als, oh, jetzt fällt die Maske, sondern es ist einfach nur so, die ist jetzt gerade frustriert. Nur, dass sie halt im normalen Leben, wenn Menschen irgendwie frustriert sind und mal irgendwie sich unfair gegenüber anderen Leuten verhalten, vielleicht irgendwie den Schimpfwort entgegenrufen oder die kurz mal anschreien, in dem Fall droht sie einem Menschen halt einfach mit, ja, also wenn du mich jetzt hier nervst, dann lass ich dich einfach umbringen. Also oder dann wirst du umgebracht, wenn du hier nicht spurst. Und ansonsten ist dieser Film aber in seiner Art und Weise, in seiner Inszenierung absolut perfide und absolut unangenehm, weil er das Ehepaar Höss und auch ihre Kinder und all das nicht als Monster besonders inszeniert. Das sind sie die ganze Zeit, weil wir die ganze Zeit den Kontext haben und die ganze Zeit diese Geräusche hören im Hintergrund und wissen, wir sind hier 2 Meter entfernt von einem Konzentrationslager in manchen Szenen. Aber an sich macht Jonathan Glazer hier einen Film über eine Familie und über die alltäglichen Probleme, die eine Familie haben kann. Nur, dass es halt keine alltägliche Familie ist, sondern dass wir hier uns im Dritten Reich befinden und diese Familie entschieden hat, ja, also wir helfen bei der Judenvernichtung. Und also der Mann und die Frau nimmt das in Kauf oder ja, ist mit ihm verheiratet und hat eindeutig kein Problem damit, was ihr Mann macht. Und das ist, ja, ich kann das auch nicht anders noch weiter umschreiben oder beschreiben, aber was eben für mich unglaublich war die Wirkung, dass dieser Film durch seine naturalistische Inszenierung, durch diese Entscheidung, wir haben hier überall Kameras, das Ganze hat so eine ja, Beobachterwirkung, wir haben hier keine künstliche Beleuchtung in den Häusern, also alles ist mit natürlichem Licht ausgeleuchtet, es gibt hier keine filmische Inszenierung, die einen retten würde. Und das ist ja manchmal so, das, was einen auch ein bisschen schützt. Also Horrorfilme zum Beispiel sollen natürlich gruselig sein, aber gerade in ihrer Inszenierung sind sie ja oft so markant und so expressiv, das kann ja manchmal auch ein Schutz sein, dass man so merkt, okay, jetzt läuft hier dramatische, krasse Musik und jetzt ist irgendwie dramatisches Licht. Das kann ja einen auch immer einen Ausweg geben, so, dass man sich aus der Narrative rausholt und sagt, ah ja, das ist ja alles nur ein Film. Und diese Möglichkeit bietet Zone of Interest überhaupt nicht. Durch seine völlig natürliche Inszenierung wirkt dieser Film unmittelbar, lässt dann überhaupt nicht kalt. Es gibt im Film auch immer wieder Stellen, in denen der Film, also in denen wir nichts sehen, in denen wir nur Schwarzbild haben oder Rotbild und Musik hören, die auch, also man kann das nichts anderes sagen, als die sucht ein Heim. Also die Musik ist unfassbar unangenehm, wenn sie denn überhaupt kommt. In den vielen Stellen gibt es, also in größten Teilen des Films gibt es sie gar nicht. Und dementsprechend, ja, ist es ein Film, der wirklich eine Erfahrung ist und den ich wirklich absolut jedem ans Herz lege, im Sinne von, das macht was mit dir, wenn du es aushältst. Das ist, glaube ich, auch wirklich nicht was jeder aushalten kann oder sollte, weil es ist schon heftig und es ist sehr intensiv, aber zeigt halt auch gleichzeitig, was Film kann. Also, dass Film es schafft, so eine Wirkung bei einem Menschen zu erzielen, obwohl, ja, wir ja nicht mal die Gräueltaten sehen, aber natürlich ganz klar damit gespielt wird, dass das, was wir uns ausmalen, ist so viel schlimmer als alles, was der Film uns zeigen könnte, weil es uns zu zeigen, uns wenigstens die Chance gibt zu sagen, okay, aber hier haben wir jetzt gerade eine Inszenierung, wir haben hier irgendwie das alles technisch komplex umgesetzt und so. Und dieser Film nimmt einem all diese Schutzmechanismen, um uns aus dieser Sphäre zu ziehen oder aus dieser Narrative. Und ja, dementsprechend absolutes Meisterwerk an der Stelle und gleichzeitig aber ein Film, wo ich selber auch nicht weiß, wann soll ich den nochmal gucken? Im Sinne von, wann halte ich das nochmal aus? Ich bin unfassbar froh, ihn gesehen zu haben und ich finde, man sollte den mal sehen. Aber es ist nicht ein Film, also Schindlers Liste ist ein ebenso tragischer, emotionaler Film, aber er nutzt filmische Inszenierung, er nutzt filmische Mittel, um irgendwie auch das, was man fühlt, auch dann rauslassen zu können. Also es ist ein unfassbar trauriger Film und dann kann man weinen und dann kann man das rauslassen. Und Zone of Interest lässt einen immer so ein bisschen stehen. So, also man hat nicht die Chance, das zu verarbeiten, was man gerade sieht, sondern es ist einfach nur, ja, man ist eben die Fliege an der Wand, die das beobachten darf, nicht eingreifen kann. Und auch nichts, allein schon das Gefühl, eingreifen zu wollen, ist ja absurd, weil es ist ein Film natürlich an der Stelle. Aber er inszeniert sich nicht so. Und es kommt nicht so rüber. Und das ist etwas, was ich selten so gesehen habe. Jonathan Glazer hat damit definitiv auch schon bei Under the Skin experimentiert, indem er versteckte Kameras in Autos platziert hat und dann echte Menschen mit Scarlett Johansson in ihrer Rolle interagieren hat lassen. Und auch das hatte schon einen ganz komischen, Vibe, ein ganz komisches Gefühl hinterlassen. Dieses Unmittelbare, dieses, ja, dieses, ja, also man hat das Gefühl, jeden Moment, man weiß überhaupt nicht, was im nächsten Moment passiert. Das ist nämlich einfach das alltägliche Leben. Es könnte sein, dass jetzt jemand einfach die Szenerie verlässt, den Ort, und einfach das Haus verlässt und nicht mehr auftaucht für mehrere Minuten. Oder wir folgen der Person halt den ganzen Tag und gucken, was sie so macht. Und dieses Gefühl von, ja, fast schon, als könnte ich es mir aussuchen, ob ich hier weiter den Erlebnissen folge. Aber ich kriege nie die Chance, wirklich das Ganze zu verarbeiten und zu greifen. Das ist ein unglaublicher Spagat, den er hier macht, auch in der Art, wie dieser Film geschnitten ist. Und ja, nicht zuletzt, wie gesagt, diese Geräuschkulisse, für die es, glaube ich, auch einen Oscar gab, die einen einfach fertig macht. Und die Tatsache, dass wir wirklich nicht mal in Szenen, in denen die Charaktere Dinge sehen, die grauenhaft sind, nicht mal dann gibt es im Grunde die Erlösung zu sagen, okay, ich zeige euch jetzt auch einfach das Grauenhafte und dann könnt ihr irgendwie eine harte Reaktion haben und dann könnt ihr das verarbeiten, was ihr gerade gesehen habt. Nee, wir zeigen es euch nicht. Wir zeigen vielleicht mal einen anderen Charakter, der irgendwie von irgendwas verstört ist oder so. Aber ihr selber bekommt nie diese Katharsis, blöd gesagt, diesen emotionalen Ausgleich, sondern ihr verlasst das Kino am Ende und seid immer noch da drin. Und das ist hart, aber das ist unfassbar intensiv und auch großartig gemacht. Also ja, mehr kann ich wirklich auch zu Zone of Interest nicht sagen. Ich habe hier keine Kritikpunkte oder so, die man anbringen kann. Ist sicher ein Film, der nicht jeden versucht abzuholen. Ich glaube, der Film beginnt mit einer, ich weiß nicht, glaube ich, ist es eine Minute oder zwei Minuten Schwarzbild und einer Ouvertüre, einer Musik, einem Musikstück, bevor wir überhaupt etwas sehen. Und das macht schon klar, das ist sicher nicht ein Film, der jeden abholen wird und auf den sich vielleicht auch nicht jeder einlassen kann. Aber ich glaube schon, dass die meisten Menschen irgendeine Art von Reaktion darauf zeigen. Und sei es auch eher, dass man ein bisschen Angst hat einfach nur vor dem Ganzen. Ja, so kryptisch und so ohne großes Feuerwerk beende ich jetzt diesen Podcast an der Stelle. Zone of Interest, absolut fantastischer Film. Wenn ihr den noch irgendwo gucken könnt, guckt euch den an. Es ist halt wirklich eine Erfahrung. Es ist wirklich, ich glaube, ich lasse es an der Stelle einfach gut sein. Und auch Dune 2, so absurd dieser Kontrast jetzt gerade ist, wieder über Dune 2 zu reden. Es sind beides fantastische Filme auf so ganz unterschiedliche Art und Weise. Und beide, ja, also ich glaube, deswegen passt es eigentlich gut, die in einen Podcast zu holen, weil sie die Bandbreite von Filmen und von dieser Kunstform mal wieder einfach plakativ aufzeigen. Also in welche unterschiedlichen Richtungen man gehen kann und trotzdem eine starke Reaktion beim Zuschauer heraufbeschwören kann. Ich glaube, deswegen liebe ich diese Kunstform so, deswegen liegt sie mir so nahe, deswegen mache ich diesen Podcast nach wie vor. Und ja, hoffe, da war wieder was für euch dabei. Wenn euch das Ganze hier bereichert hat, reicht es gerne weiter. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Top of our Podcast.